Patterson sann einige Minuten nach, dann sagte er zu dem Beamten, »Wenn Sie mit mir kommen wollen, so glaube ich, kann ich Sie nach Hyde's Wohnung führen.« Es war jetzt ungefähr 9 Uhr morgens. Nach der schönen, hellen Mondnacht hatte sich in den frühen Morgenstunden ein dicker, schmutzig-brauner Nebel wie ein Leichentuch über die Stadt gelagert. Die Droschke fuhr langsam und vorsichtig durch das Labyrinth von engen Straßen, die nach dem entfernten Stadtviertel Soho führten. Es ist ein schmutziger, ärmlicher Teil der Stadt, der selbst beim hellen Sonnenschein nicht sehr einladend aussieht. An diesem Morgen, unter dem unheimlichen Dunkel eines Londoner Nebels, machten die kotigen Gassen, in die Flammen der noch brennenden Straßenlaternen ein trübseliges Licht warfen, den Eindruck einer Gespensterstadt, wie man sie in einem wüsten Traum sieht. Die Droschke hielt vor dem von Utterson angegebenen Hause in einer engen Sackgasse, die vielleicht noch schmutziger und ekelhafter als die anderen war. Neben dem Hause war auf der einen Seite eine Schnapsspelunke, wo geschminkte und zerlumpte Frauenzimmer und Männer mit Verbrechergesichtern ein- und ausgingen, auf der anderen Seite ein kleines, nicht sehr einladend aussehendes Restaurant. Blasse, in Lumpen gekleidete Kinder hockten hungrig und fröstelnd in den Haustüren. Dies also war die Wohnung von Henry Jekylls Freund. Die Wohnung des Erben mit einer 250.000 £. Eine alte Frau öffnete die Tür. Sie hatte ein böses, widerwärtiges Gesicht, eine gelbliche, pergamentartige Hautfarbe. Heuchelei, Scheinheiligkeit und Tücke sprachen aus ihren kleinen, dunklen Augen. »Herr Hyde sei nicht zu Hause«, sagte sie. »Er wäre diese Nacht sehr spät heimgekommen und nach einer Stunde ungefähr wieder ausgegangen. Das wäre nichts Außergewöhnliches. Er führe ein sehr ungeregeltes Leben und wäre oft und lange abwesend. Sie habe ihn gestern zum ersten Male seit 2 Monaten gesehen.« »Wir möchten gern seine Wohnung sehen«, sagte der Advokat, und als die Alte erwiderte, sie könne dies nicht gestatten, fügte er hinzu, »Machen Sie keine Umstände, Madam. Der Herr ist der Inspektor Newcomen vom Zentralpolizeibüro.« Eine boshafte Freude drückte sich im Gesichte der Frau aus. »Ah«, sagte sie, »ist die Polizei hinter ihm her? Was hat er getan?« Utterson und der Detektiv sahen einander an. »Er scheint nicht sehr beliebt hier zu sein«, sagte der Polizist. »Und nun, meine liebe Frau«, fuhr er zur Wirtin gewandt fort, »führen Sie uns in Herrn Hyde's Wohnung.« Mit Ausnahme der Zimmer, die die Alte und Hyde bewohnten, stand das Haus leer. Hyde hatte 2 große Stuben, die mit Geschmack, sogar mit Luxus möbliert waren. Er hatte sich einen guten Vorrat von feinen Weinen und Likören aufgespeichert. Das Tafelgeschirr war von reinem Silber, das Tischzeug von feinem Linnen. Ein dicker, reicher Teppich bedeckte den Fußboden. Einige wertvolle Gemälde hingen an der Wand. »Wahrscheinlich Geschenke von Jekyll«, sagte sich Utterson. Das Zimmer sah an diesem Morgen sehr unordentlich aus. Es machte den Eindruck, als ob es jemand von unten bis oben durchstöbert hätte. Kleidungsstücke mit umgekehrten Taschen lagen auf dem Fußboden. Die Schubladen der Kommoden und Schränke standen weit offen. Im Kamin lag ein Haufen Asche von verbranntem Papier. Aus diesem zog der Detektiv einen Teil eines Scheckbuchs hervor, den das Feuer nicht verzehrt hatte. Er fand auch die andere Hälfte des Stockes, mit dem der Mord verübt war. Bei einer Nachfrage auf der Bank stellte sich heraus, dass Hyde ein Guthaben von mehreren 1000 Pfund dort hatte. Der Polizist war außer sich vor Freude über diesen unerwarteten Erfolg der Untersuchung. »Ich habe den Kerl, Herr Utterson«, sagte er. »Ich habe ihn jetzt fest. Er muss übrigens ganz und gar den Kopf verloren haben, sonst würde er sicherlich nicht den Stock zurückgelassen oder, was noch wichtiger ist, sein Scheckbuch verbrannt haben. Denn Geld ist alles für ihn. Es bedeutet Freiheit, Leben. Ich brauche jetzt nichts weiter zu tun, als sofort nach der Bank zu gehen und dort aufzupassen. Er wird nicht lange auf sich warten lassen.« Im Übrigen war es jedoch sehr schwierig, Erkundigungen über den Verbrecher einzuziehen. Der Herr des Dienstmädchens, das den Vorfall mit angesehen, hatte Hyde nur zweimal gesprochen. Angehörige oder Freunde konnte man nicht entdecken. Die wenigen, die ihn gesehen hatten, beschrieben ihn, wie dies in solchen Fällen gewöhnlich geschieht, ganz verschiedenartig. Nur in einem Punkte stimmten sie alle überein. Das war der seltsame Eindruck des Verwachsenseins, den er machte, ohne dass man bemerken konnte, wo die Missgestaltung war.